Good morning, people. Guten Morgen, Leute. It's Thursday morning and we are here for a prophetic live. Es ist Donnerstagmorgen und wir machen hier ein prophetisches Live. No YouTube. Kein YouTube. Only here. Nur hier auf Instagram. Because we need our video maker to set up everything for YouTube. Denn wir brauchen unsere Videoproduzentin, um alles für YouTube einzustellen. But next week we will transmit again YouTube and Instagram. Aber nächste Woche werden wir wieder auf YouTube und Instagram übertragen. And this will be saved and then put on YouTube. Und das hier wird gespeichert und später auf YouTube gestellt. So we're just gonna wait a minute for people to come in. Wir warten nur noch eine Minute, damit die Leute hier reinkommen können. And then we go. Und dann fangen wir an. Remember. Denk daran. This is not a life of teaching. Dies hier ist kein Live mit Lehre. It's a life where Gracie and me will simply listen to the Holy Spirit. Es ist ein Live, in dem Gracie und ich einfach auf den Heiligen Geist hören werden. And then we will share what the Holy Spirit is telling us. Und dann werden wir teilen, was der Heilige Geist uns sagte. Now, as always. Also wie immer. You need to test in your own heart. Müsst ihr in eurem Herzen prüfen, to see if this is the Holy Spirit truly speaking to you. Ob der Heilige Geist wirklich zu euch spricht. If he's speaking to you, you take it, you grab it. Wenn er zu euch spricht, nehmt es an, ergreift es. You believe it. Glaubt es. If it's not, just let it go. Wenn es euch nicht anspricht, lasst es einfach weiterziehen. And while people are coming in, let me tell you another thing that I said so many times, but it's good to repeat. Während die Leute noch hereinkommen, lasst mich euch noch etwas anderes sagen, was ich schon so oft gesagt habe, aber es ist gut, das zu wiederholen. But many times God can speak a very specific word to a specific person. Oftmals sagt Gott ein bestimmtes Wort zu einer bestimmten Person. So we are not here in a room and seeing you. Wir sind ja nicht hier in einem Raum und sehen euch. So let's imagine. Aber lasst es uns mal vorstellen. If I'm in a room and I point at a person and I say, the Lord is speaking to you. Wenn ich in einem Raum bin und auf eine Person deute und sage, der Herr redet zu dir. If you are a completely different person. Wenn du dann eine ganz andere Person bist. But if God speaks to you through that same word. Aber Gott zu dir durch genau dieses Wort spricht, then take it. Dann nimm es für dich. Not if you want that word. Nicht, wenn du dieses Wort haben willst. That's a big difference. Das ist ein großer Unterschied. But if God speaks to you. Sondern wenn Gott zu dir spricht. Why can God not speak to two people at the same time? Warum sollte Gott nicht zu zwei Leuten gleichzeitig sprechen können? God is God, don't put him in a box. Gott ist Gott, steckt ihn nicht in eine Schublade. So if Gracie or me, wenn also Gracie oder ich, describes, for instance, there's a woman, this and this age, and you're a man, a completely different person. Zum Beispiel beschreiben, dass da eine Frau in dem und dem Alter ist und wenn du ein Mann bist, eine völlig andere Person. And God speaks to you. Und wenn Gott durch dieses Wort zu dir redet, then take that word. Dann nimm dieses Wort. Okay? Okay? And if we release healing miracles, und wenn wir Heilungswunder freisetzen, grab it by faith. Ergreife es im Glauben. It's yours. You have to believe it's yours. Es gehört dir. Du musst glauben, dass es dir gehört. We're going to pray and then we start. Wir werden jetzt beten und dann beginnen wir. We have people here from Switzerland. Hier sind Leute aus der Schweiz dabei. From Greece. Aus Griechenland. And from many different countries of the world. Und aus vielen unterschiedlichen anderen Ländern der Welt. So Holy Spirit, we just thank you so much. Heiliger Geist, wir danken dir einfach so sehr. But without you, we are nothing. Dass wir ohne dich nichts sind. But we thank you that we are not without you. Doch danke, dass wir nicht ohne dich sind. We completely surrender to you. Wir geben uns dir völlig hin. Desperately desire for you to speak. Wir sehnen uns so sehr danach, dass du sprichst. We really want you to flow through us. Wir wollen wirklich, dass du durch uns fließt. We really want you to express yourself through us. Wir möchten wirklich, dass du dich durch uns ausdrückst. So we trust you. Wir vertrauen dir. And we surrender. Und wir geben uns dir hin. And we thank you that today there will be a release of signs, wonders and miracles. Und wir danken dir, dass heute Zeichen, Wunder, Wundertaten freigesetzt werden. And many beautiful prophetic words. Und viele wunderbare prophetische Worte. Thank you. Danke. Amen. Amen. Okay, I'm gonna let go. I'm gonna let go the lady first today. Gut, ich werde heute die Dame beginnen lassen. Usually I always start to help them, but today she's gonna start. Normalerweise fange ich an, damit sie einen guten Einstieg hat, aber heute wird sie anfangen. She's gonna start to help me today. Heute wird sie beginnen, um mir zu helfen. Ich habe ein prophetisches Wort für eine Frau. I have a prophetic word for a woman. In den vergangenen Jahren bist du durch viele Schwierigkeiten und durch Hoffnungslosigkeit gegangen. In recent years you've walked through many difficulties and hopelessness. Du hast oft überlegt, hat mein Leben überhaupt irgendeinen Sinn? Und du hast auch an Selbstmord gedacht. And many times you thought, makes my life, does my life even make sense? And you've even been thinking of suicide. All das begann, als eines deiner Kinder eine Beziehung einging, die du für dein Kind nicht wolltest. And all that started when one of your children began a relationship that you did not want your child to start. Seit dein Kind sehr klein war, stelltest du bei ihm ein andersartiges Verhalten fest und du spürtest, dass dieses Kind anders ist. Since your child has been very small, you realized a very different behavior and you've been thinking this child is different. Aber du hast immer wirklich, wirklich gebetet und Gott immer angefleht, dass das Kind nicht in diese Richtung gehen möge, die du befürchtetest. But you've always really, really been praying and always been talking to God that the child would not go into that direction, to that way that you thought it would go. Als dein Kind dann diese Beziehung einging, schien es dir, als ob deine Welt zusammenbrechen würde. And when your child entered that relationship, it looks like your world has come to an end. Ich höre den Herrn sagen, dass es da einiges in dir gibt, was falsch ist und dass du das beenden musst. And I hear the Lord saying that there are many things, several things that are wrong inside of you and you have to stop them. Das erste ist, dass du in dem Moment, als dieses Kind begann, Anzeichen andersartigen Verhaltens zu zeigen, das Kind zum Mittelpunkt deines Lebens gemacht hast. The first thing is that the moment this child began to show these signs of this of being different, this behavior being different, you made the child the center of your own life. Und obwohl du dachtest, du wärst immer wieder zu Gott zurückgekommen, war Gott doch immer dein letztes Mittel oder deine letzte Option. And even though you thought that you've always come back to God, but in reality God has always been your very last resource, your last option. Alle deine Gedanken gingen in diese Richtung. Was wird sein, wenn dieses Kind so eine falsche Beziehung beginnen wird? Und das hast du ständig in deinen Gedanken mit einbezogen. And all of your thoughts have been in this direction. What is if this child will start in this wrong relationship? And this is what you've always been entering in your thoughts. Ich höre, dass der Herr sagt, du musst jetzt die Tochter des allmächtigen Gottes werden. And I hear that the Lord is now saying, now you need to become the daughter of the Almighty God. Schau weg von deinem Kind und von dem Durcheinander, das in deinem Haus stattfindet. Take your focus off your child and the mess that is happening in your house. Hör auf, dir vorzustellen, wie diese Beziehung wohl sein mag und konzentriere dich auf deine Beziehung mit dem Herrn. Stop imagining how his relationship is and begin to focus on your relationship with the Lord. Erlaube dir selbst, die Tochter des Herrn zu sein, denn das hast du dir nie erlaubt, seit du verheiratet bist. Allow yourself to be the daughter of the Lord, which you've never allowed yourself since you've been married. Ich sehe, dass momentan niemand, der in deinem Haus wohnt, gerne heimkommt. I see that at this moment nobody who lives in your home, in your house, has even pleasure to come back home. Nicht einmal du. Not even you yourself. Diese deine Einstellung hat jede deiner Beziehungen zerstört, zuallererst aber deine Beziehung zum Herrn. And this attitude, this reaction has destroyed every single one of your relationships, but first of all your relationship with the Lord. Ich höre den Herrn sagen, komm zurück zu mir, erlaube mir, dich zu heilen. I hear the Lord saying, come back to me, allow me to heal you. Wenn du mir erlaubst, dich zu heilen, wirst du erleben, wie alle anderen Leute in deinem Haus durch dich geheilt werden. And the moment that you allow me to heal you, you will see how all of the people are going to be healed too. All the people in your house are going to be healed too. Das ist nicht das Ende deiner Familie und auch nicht das Ende des Lebens deines Sohnes, wie du so oft gedacht hast. This is not the end of your family and the end of your son's life, how you've been thinking many times. Es ist einfach ein Kapitel, das vom Herrn vollkommen verändert werden wird. And this is just a chapter that's going to be completely transformed by the Lord. Und die Herrlichkeit, die sich in deinem Hause zeigen wird, wird größer sein als alles, was du bisher gesehen hast. And the glory that will manifest in your house, in your home, will be greater than anything you've seen. Doch alles beginnt mit deiner Beziehung zum Herrn. And everything will all start with your relationship to the Lord. Okay, that's it. I see a man. Ich sehe einen Mann. And you see the man is entered through, it's like, it's almost come into a situation of total confusion. Dieser Mann geriet in eine Situation totaler Verwirrung. And the confusion is all started. Diese Verwirrung begann damit, when you thought that God said something to you, dass du dachtest, Gott hätte etwas zu dir gesagt. In fact, you were very sure that God said something to you. Ja, du warst wirklich davon überzeugt, dass Gott etwas zu dir gesagt hatte. Then you pursued that path. Du verfolgtest diesen Weg. Correr atrás desse caminho, but it all went into a mess. Doch dann endete alles im Chaos. Now, this has brought you into total confusion. Das brachte dich in totale Verwirrung. This has brought you into despair. Das brachte dich zu völliger Verzweiflung. And even anger inside of your own heart. Und auch zu Ärger in deinem eigenen Herzen. You don't want to admit the anger in your heart, but it's still there. Du willst diese Wut in deinem Herzen nicht zugeben, aber sie ist immer noch da. And now you've been blaming a whole lot of people. Jetzt beschuldigst du eine ganze Menge Leute. And inside of your heart you've even been blaming God. Und in deinem Herzen hast du auch Gott die Schuld dafür gegeben. But here is what I hear the Lord say to you. Ich höre den Herrn zu dir sagen. That God truly did speak to you. Dass Gott wirklich zu dir gesprochen hatte. But you took that word. Aber du hast dieses Wort genommen. And you mixed it with the wrong things in your own heart. Und hast es mit den falschen Gedanken in deinem eigenen Herzen vermischt. And you tried to make happen what God said he would make happen. Du hast versucht, das umzusetzen, wovon Gott gesprochen hatte, dass er es geschehen lassen würde. And instead of looking into your own heart what went wrong, you're looking everywhere around you what went wrong. Doch anstatt in deinem Herzen zu schauen, was falsch gelaufen ist, schaust du überall um dich herum, was schief gelaufen ist. And you're blaming everyone and everything. Und du gibst allem und jedem die Schuld. But the Lord said, I really want you to understand today. Doch der Herr sagt, ich möchte wirklich, dass du heute verstehst, that very prophetic word has tested and revealed your heart. Dass jenes sehr prophetische Wort dein Herz geprüft und offenbart hat. It has revealed that you are always trying to pursue your own ways in the way you think they have to be pursued. Es hat aufgedeckt, dass du immer versuchst, eine Vorgehensweise nach deiner Vorstellung durchzusetzen. And even the things of God, you're trying to pursue them in your own ways. Sogar die Angelegenheiten Gottes versucht auf deine Weise umzusetzen. And I hear the Lord saying, you have created an Ishmael. Ich höre den Herrn sagen, du hast einen Ismael geschaffen. I spoke, ich habe gesprochen, but you did not allow me to make it happen. Aber du hast mir nicht erlaubt, es geschehen zu lassen. Not trust me. Du hast mir nicht vertraut. You did not rest in what I said is true. Du hast nicht geruht in dem, wovon ich sagte, dass es wahr ist. You just tried to make happen what I said I would make happen. Du versuchtest einfach umzusetzen, was ich geschehen lassen wollte. And that's how all of this has now happened. Und deshalb ist nun alles so passiert. And I feel the Lord saying to you, ich höre den Herrn zu dir sagen, I need you to come back to simple childlike trust in me. Du musst zurückkommen zu einfachem kindlichen Glauben an mich. Just trust that I'm the God who speaks and I'm the God who acts. Vertrau mir einfach. Ich bin der Gott, der spricht und ich bin der Gott, der handelt. And I have a strong sense in my heart. Ich habe ein starkes Gefühl in meinem Herzen. God is almost begging you, almost pleading with you. Dass Gott dich bittet, ja, er fleht dich beinahe an. Please look into your own heart. Bitte schau in dein eigenes Herz. Because I hear the Lord say that things I have for you are greater than you imagine today. Denn ich höre den Herrn sagen, was ich für dich vorbereitet habe, ist viel größer als das, was du dir heute vorstellst. But unless the heart issues are going to be fixed. Aber solange deine Herzensangelegenheiten nicht geregelt sind, these great things cannot be fulfilled. Können diese großen Dinge nicht erfüllt werden. I see the Lord standing next to you weeping. Ich sehe den Herrn neben dir stehen und weinen. Because your confusion and your desperation hurts him. Weil ihm deine Verwirrung und Verzweiflung wehtut. But as you allow him to show you your heart, aber wenn du ihm erlaubst, dir dein Herz zu zeigen and surrender it, und es ihm hingibst, you will fulfill the great things that God has for you. Wirst du die großen Dinge erfüllen, die Gott für dich vorbereitet hat. Du bist dran. Ich habe ein Wort für einen Geschäftsmann. I have a word for a businessman. Du hast kürzlich in deiner Firma solch eine große Verzweiflung gespürt. Recently you felt a real desperation with your business. Du konntest immer Geld verdienen, aber es reichte nie aus. You've been able to earn money, but it was never enough. Ich höre, dass du so eine Verzweiflung spürst und es fehlt dir an Begeisterung für diese Arbeit. But I hear that this discomfort and this like lack of excitement for your work. Alles, was du fühlst, ist die Folge davon, dass du auf eine falsche Weise arbeitest. All of that you've been feeling is because you've been working in the wrong way. Und dein Gewissen hat dich angeklagt. And your own conscience has accused you. Weil du etwas verkaufst, was in Wirklichkeit etwas anderes ist, als du sagst. Because you sell one thing and in reality it's a different thing than you say. Du verkaufst Produkte mit geringerer Qualität, aber du preist sie an als hochwertig. You are selling products of a lesser quality, but you are announcing them as a product of a higher quality. Das hast du schon eine ganze Weile so gemacht und es ging dir bisher gut damit. And you've done this for quite a while and you felt okay about it. Doch dann hast du festgestellt, dass das nicht mehr funktioniert und dass du nicht viel verkauft hast. But then you realize that this doesn't work anymore and you haven't sold a lot. Und dass es dir keine Freude mehr macht, wenn du dieses Produkt verkaufst. And when you sell them, you don't feel this joy anymore. Ich sah sogar, dass du Gott mehrere Male gebeten hast, dir Kunden zu schicken. And I even saw that you have been asking God many times to send you clients. Gott, schick mir Kunden, denn ich muss diese Rechnung bezahlen. God, send me clients because I need to pay this bill. Aber wie soll Gott dir Käufer schicken, wenn er weiß, dass du ihnen eine Lüge verkaufst? But how is God going to send you clients that he knows you're selling a lie? Dir fehlt die Zufriedenheit in der Arbeit, weil du eine Lüge lebst. And this lack of satisfaction with your work is because you've been living a lie. Ich höre den Herrn sagen, dass die Pläne, die er für deine Firma hat, viel größer sind als deine Pläne für dein Geschäft. I hear the Lord saying that the plans that he has for your business are much greater than the plans that you have for your business. Aber du musst ehrlich arbeiten und ihm vertrauen. But you have to work in truth and you have to trust him. Ich höre den Herrn sagen, dass er deine Firma gedeihen lassen und segnen wird, sobald du wieder so arbeitest wie früher. And I hear the Lord saying that he's going to prosper, bless your business the moment you go back to how you used to work before. Denn früher hast du gute Produkte verkauft und dem Herrn vertraut. Because in the past you used to sell good products and you used to trust the Lord. Aber du dachtest, du könntest mehr verdienen, wenn du es auf die falsche Weise tust. But you thought you could prosper more doing it the wrong way. Ich höre, dass der Herr dich bittet, die folgenden Schritte zu tun. And I hear the Lord is asking you to take steps to make the next steps. Zuerst musst du Buße tun, denn was du getan hast, war eine Lüge. First thing to repent, because what you've done is a lie. Zweitens sollst du dein Geschäft verändern, indem du Gott vor alles andere stellst. Secondly, to change your business, to make the Lord the first above everything. Und drittens, verletze nie wieder dein Gewissen. And thirdly, never again violate your own conscience. Denn immer wenn du etwas falsch gemacht hast, hast du bald darauf etwas noch Schlimmeres getan. Because every time you've done something wrong, very soon after that you've done something even more wrong. Ich sehe, wie deine Firma in einer sehr kurzen Zeit I see your business in a very short time period. Auf übernatürliche Weise gedeiht. To prosper in a supernatural way. Und ich sehe, dass du andere Läden in den Städten um dich herum eröffnen wirst. And I see that you're going to open other stores in the towns near you. Und du wirst wieder mit Freude arbeiten. And you will go back to work with joy. Denn du wirst sehen, in dem Moment, wenn du ihn über alles erhebst, wird der Herr für alles andere sorgen. Because you will see the moment you put the Lord above everything else, he is the one that takes care of your business. Yeah, that's it. I see a whole lot of people. This next prophetic word is for a whole lot of people. Das nächste Wort ist für eine ganze Anzahl von Leuten. And I see a whole group of people that were born with a, I will call it prophetic sensibility. Ich sehe eine Gruppe von Menschen, die geboren wurden mit einer, ich würde es prophetische Feinfühligkeit nennen. And this, you've lost this. Aber sie haben das verloren. I see people that even as children they were so sensitive. Ich sehe Leute, die schon als Kinder so feinfühlig waren. They had kind of like intuition of what was going to happen. Dass sie ein Gespür dafür hatten, was geschehen würde. I saw even as children you had dreams and the dreams during the day, daydreams, they were so real to you. Ich sah, dass ihr als Kinder sogar tagsüber Träume hattet, Tagträume, die für euch so real waren. And this has all been taken from you. Doch das alles wurde euch weggenommen. And today you're living a life of frustration. Und heute lebt ihr ein Leben in Frustration. Because you would like to dream, but you can't. Denn ihr würdet gerne träumen, aber ihr könnt nicht. Your heart has become hard. Euer Herz ist hart geworden. You've tried to hear God, but you can't. Ihr habt versucht, Gott zu hören, aber ihr könnt es nicht. Now you've tried to go to so many people to help you, but the more you did that, the worse it got. Ihr habt versucht, euch Hilfe bei vielen anderen Leuten zu holen, aber je mehr ihr das getan habt, desto schlimmer wurde es. And some of these people I see that it's actually been taken from you in the churches that you were part of. Ich sehe, dass einigen von euch diese Fähigkeit in der Gemeinde genommen wurde, zu der ihr gehört. So you went to the church. Also ihr seid in diese Gemeinde gegangen. And you felt something in your spirit from God. Und ihr habt in eurem Geist etwas von Gott gespürt. And you shared this. Ihr habt das geteilt. But the leaders told you it's wrong. Aber die Leiter sagten euch, das ist falsch. But you knew it was right. You knew it was from God. Aber ihr wusstet, dass es stimmt, dass es von Gott war. And I see a whole number of people that allowed their hearts to be offended. Ich sehe eine ganze Anzahl von Menschen, die ihren Herzen erlaubt haben, sich verletzt zu fühlen. And because of this today, you are not sensitive anymore in your heart. Und deshalb seid ihr jetzt nicht mehr feinfühlig in euren Herzen. And because of this today, you cannot hear the Lord anymore. Und deshalb könnt ihr den Herrn heute nicht mehr hören. But you think God has stopped speaking, but it's not true. Aber ihr denkt, Gott hat aufgehört zu reden, doch das stimmt nicht. Your heart has become hard. Euer Herz ist hart geworden. And I feel the Lord is setting many people free today. Ich habe den Eindruck, der Herr setzt heute viele Menschen frei. Start to dream again. Dass sie wieder zu träumen beginnen. Start to hear his voice again. Dass sie wieder seine Stimme hören. And to have this incredible, exciting and deep intimate relationship with him. Dass sie diese unbeschreiblich begeisternde und tiefe intime Beziehung zu ihm wieder haben. Empolgado, muito animado de intimidade com ele. But I also see. Aber ich sehe auch, that because of the hardness of the heart that you have allowed, dass einige von euch aufgrund der Herzenshärte, die ihr erlaubt habt, some of you have actually walked into the path of sin. Schon auf den Weg der Sünde gegangen sind. Your hardened heart has led you into a way of sin. Euer verhärtetes Herz hat euch auf einen Weg der Sünde geführt. And you need to repent from that. You need to turn back. Und ihr müsst Buße tun und euch davon abwenden. Confess your sin. Bekennt eure Sünde. And fix it. Und korrigiert das. And the others who've been so offended by other people. Andere wiederum fühlten sich so verletzt durch andere Menschen. You have to forgive these people. Ihr müsst diesen Leuten vergeben. From all of your heart. Aus tiefstem Herzen. And I'm gonna pray for you and you're going to be released. Ich werde für euch beten, damit ihr freigesetzt werdet. You are going to start to dream again. Ihr werdet wieder anfangen zu träumen. And your heart will become sensitive again to the Lord. Und euer Herz wird wieder sensibel werden für den Herrn. So if you've entered the way of sin, return and confess it. Also wenn ihr auf dem Weg der Sünde gelandet seid, kehrt um, bekennt sie. If you've been offended and therefore your heart hardened, forgive. Wenn ihr verletzt wurdet und euer Herz deshalb verhärtet habt, vergebt. And you will see what God is doing to you. Und ihr werdet sehen, was Gott mit euch tun wird. Holy Spirit, I just thank you so much. Heiliger Geist, ich danke dir einfach so sehr. That you love these sensitive people. Dass du diese feinfühligen Menschen liebst. Father, I thank you that you are here right now. Vater, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. To embrace them as your beloved children. Um sie als deine geliebten Kinder zu umarmen. So by the power of the Holy Spirit, in der Kraft des Heiligen Geistes, by the authority of Jesus, und in der Autorität Jesu, I give you people permission to dream again. Erlaube ich euch, wieder zu träumen. I give you permission to have a soft and sensitive heart again. Ich erlaube euch, wieder ein weiches und sensibles Herz zu haben. I give you permission to dream during the day and during the night. Ich erlaube euch, tagsüber und nachts zu träumen. Right now I release prophetic dreams. Ich setze jetzt prophetische Träume frei. To those people who were not able to hear God at night anymore. Bei den Menschen, die Gott nachts nicht mehr hören konnten. I thank you, Jesus, for what you just now did. Ich danke dir, Jesus, für das, was du gerade getan hast. My goodness, a lot of people got set free now. Meine Güte, viele Menschen wurden jetzt freigesetzt. You will see the dreams are coming back. Ihr werdet sehen, die Träume werden zurückkommen. Ich habe ein prophetisches Wort, das zu dem passt, was Reinhard gerade gesagt hat. I have a prophetic word that goes together with what Reinhard just said. Ich sah viele Mütter auf der ganzen Welt. I saw a lot of moms all over the world. Die immer diese prophetische Feinfühligkeit hatten. They always had this prophetic sensibility. Aber als sie Mütter wurden, fokussierten sie sich nur noch auf ihre Kinder. But the moment they became moms, they put all the focus on top of these children. Und sie setzten all ihre Hoffnung auf ihre Kinder. And they put all of their hopes on top of these kids. Und als einige dieser Kinder Probleme machten, denn das geschieht immer. And when some of these kids caused problems, because this always happens. Schoben sie alle Frustration auf Gott. You put all this frustration back on God. So als ob Gott eurer Meinung nach seinen Kindern den freien Willen wegnehmen. As if God, in your opinion, has taken the free will out of his kids. Und entscheiden könnte, wie diese Kinder sich verhalten sollen. And God can choose the way those kids have to behave. Aber das ist eine Lüge. But that's a lie. Denn Gott gab den Menschen dieses Geschenk des freien Willens. Because God gave the human beings this gift of the free will. Ich spüre, dass der Herr euch zurückruft in die Beziehung zu ihm. I feel the Lord calling you back into relationship with him. Vergesst eure Beziehung zu den Kindern. Fokussiert euch nicht mehr darauf. Forget your relationship with the children. Don't put the focus anymore on that. Kehrt zurück zu eurer Beziehung zu Gott. Go back to your relationship with God. Und ihr werdet sehen, dass euer Leben Sinn ergibt. You will see that your life makes sense. Und ich sehe, dass ihr die Dinge um euch herum ganz anders sehen werdet. And I see the things around you going to see them in a different way. Ich sehe eine ganze Menge Mütter, die diese prophetische Fähigkeit verloren haben. And I see a whole bunch of mothers that lost that prophetic capacity. Weil sie ihren Fokus auf Menschen gerichtet haben. Because they put the focus on people. Sie haben ihren Fokus auf Gott und ihre Beziehung mit ihm vergessen. They forgot the focus in their relationship with God. Ich höre, dass der Herr euch die Chance gibt, ihn wieder zu hören. And I hear the Lord is giving you this chance to hear you once again. Hear him once again. Und ihn wieder auszudrücken. To express him again. Alles wird wieder glücklicher sein in eurem Leben. And everything is going to be more happy in your life. Denn immer wenn ihr das Leben Gottes ausdrückt, because every time you express the life of God, wenn ihr das Herz Gottes ausdrückt, werdet ihr eine Freude spüren, die ihr vorher nicht kanntet. Express the heart of God, you will feel a joy that you've never felt before. Und das wird eure Liebe nicht von euren Kindern wegziehen. And this is not going to take your love away from your children. Sondern das Gegenteil wird geschehen. Ihr werdet bessere Mütter sein. In the opposite is going to happen. You're going to be even a better mom. Denn wenn ihr wieder eine Beziehung mit dem Herrn habt, because when your relationship with the Lord comes back, werdet ihr das im Leben eurer Kinder ausdrücken können, wie ihr das bis jetzt nicht konntet. You will be able to express this in the life of your children that today you can't express. Macht das Sinn? Okay. Yes. Ja, sicher macht das Sinn. I have a very specific word for a person. Ich habe ein sehr spezielles Wort für eine Person. But I also have some healing words of knowledge that's going to happen. Und ich habe auch einige Worte der Erkenntnis über Heilungen, die geschehen werden. Now, there's a specific person, but maybe other people in a similar situation. Also da ist eine spezielle Person, aber vielleicht gibt es mehrere Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. So, if God speaks to you, take it. Deshalb, wenn Gott zu dir spricht, ergreife es für dich. Guys, thank you very much. Some people bought badges. Thank you. Danke, Leute. Einige von euch haben Abzeichen gekauft. Vielen Dank. So, I see that there is one person. Ich sehe eine Person. Actually, I see at the moment, right now, the Lord showed me, this is applying to several people, but I'm going to be very specific. Also gerade hat mir der Herr gezeigt, dass das auf einige Leute zutrifft, aber ich werde sehr gezielt reden. There is one person you have been praying about moving to another country. Hier ist eine Person, die wegen des Umzugs in ein anderes Land gebetet hat. And as I was saying this, I hear the Lord saying, but there are other people also who have been praying about moving to another city and some to another state. Und während ich das sagte, sprach der Herr zu mir, da sind noch andere Leute, die auch bezüglich des Umzugs in eine andere Stadt oder in einen anderen Bundesstaat gebetet haben. This is really cool. Das ist wirklich genial. So God told me somebody is praying to move to another country. Then he said to me, and people are praying to move to other states or cities. Also Gott zeigte mir, dass jemand betet, weil er in ein anderes Land ziehen will. Doch dann sagte er zu mir, und Leute, die darum beten, in andere Bundesstaaten oder Städte zu ziehen. And listen to what the Lord is saying. Hört, was der Herr sagt. You have been praying for God to open that door. Du hast Gott gebeten, diese Tür zu öffnen. And for God to give you confirmation. Und Gott hat jedoch wohl vergessen, dir das zu bestätigen. Yes. But the Lord is saying to you. Aber der Herr sagt zu dir, I am not going to give you confirmation. Ich werde dir keine Bestätigung geben. I'm not going to tell you what to do. Ich werde dir nicht sagen, was du tun sollst. Because I have already told you. Denn ich habe dir das bereits gesagt. That I love you so deeply. Dass ich dich so sehr liebe. And this is the most important thing. Und das ist das absolut Wichtigste. You are focusing on where to make the next step to instead of focusing on being loved by me. Du konzentrierst dich darauf, wohin du den nächsten Schritt setzen sollst, anstatt dass du dich darauf fokussierst, von mir geliebt zu werden. And I listen to what the Lord is saying. Jetzt hör, was der Herr sagt. Those whom I love, I will not control. Wen ich liebe, den werde ich nicht kontrollieren. I give them freedom to choose. Ich gebe ihm Freiheit zu entscheiden. And I feel God is saying to these people, und ich spüre, dass der Herr zu diesen Leuten sagt, choose where you want to move to. Entscheidet, wohin ihr ziehen wollt. Choose and stop being afraid of the future. Entscheidet und hört auf, Angst vor der Zukunft zu haben. I see one specific couple. Ich sehe ein ganz spezielles Ehepaar. And they kind of want to make the step, but they're always counting the money. Das ständig diesen Schritt machen will, aber sie zählen immer ihr Geld. So they're adding up, if I make this move, what's gonna look like for me financially? Sie rechnen, wenn wir diesen Umzug wagen, wie wird das finanziell für uns aussehen? And this is really strange. Und das ist wirklich seltsam. Because usually the man are worried about the finances, but in this couple the woman is more worried about it. Denn meistens sorgen sich die Männer mehr um ihre Finanzen, aber bei diesem Paar ist die Frau besorgt. The man is like saying, whatever, God will take care, but the woman is doing all the math. Der Mann sagt, wie auch immer, Gott wird für uns sorgen, aber die Frau rechnet und rechnet und rechnet. And I feel the Lord is really challenging this woman to resolve this issue in the heart urgently. Ich habe das Gefühl, der Herr fordert die Frau wirklich heraus, dringend diese Herzensangelegenheit zu klären. Because it's not even about this move, it's about the rest of the future. Denn es geht hier nicht nur um diesen Umzug, es geht um den Rest der Zukunft. So I hear the Lord say. Ich höre den Herrn sagen, you guys choose where to live. Ihr entscheidet selbst, wo ihr wohnt. And then I hear the Lord saying something else to these people, praying for direction to move to another country. Und dann höre ich den Herrn noch etwas anderes zu den Leuten sagen, die um die Anweisung bitten, in ein anderes Land zu ziehen. Instead of figuring out where I want you to live, anstatt herausfinden zu wollen, wo ich möchte, dass ihr lebt, you need to choose where you want to live. Müsst ihr entscheiden, wo ihr leben wollt. Make a wise decision. Trefft eine weise Entscheidung. And trust that I will cause you to be fruitful wherever you choose to plant yourself. Und vertraut darauf, dass ich euch fruchtbar werden lasse, wo auch immer ihr entscheidet, euch niederzulassen. And I see that a lot of people live with this incredible pressure internally. Und ich sehe, dass viele Leute innerlich mit einem unbeschreiblichen Druck leben. And I hear the Lord saying, calm your heart. Ich höre den Herrn sagen, beruhigt euer Herz. Calm your heart. Beruhigt euer Herz. Make a sensible and wise decision. Trefft eine vernünftige und weise Entscheidung. And then I hear the last thing the Lord said. Und dann höre ich noch ein letztes, was Gott sagt. Do not make a decision based on anything material. Trefft keine Entscheidung, die auf irgendetwas Materiellem beruht. Make the decision based on where you can serve me best. Trefft die Entscheidung aufgrund dessen, wo ihr mir am besten dienen könnt. I see this person trying to get to another country because in that country they will prosper. Ich sehe, wie diese Person versucht, in ein anderes Land zu kommen, weil sie in diesem Land wohlhabend und erfolgreich sein kann. But the Lord is saying prosperity has to do with your heart, not where you live. Aber der Herr sagt zu dir, Wohlstand und Erfolg hat mit deinem Herzen zu tun und nicht damit, wo du lebst. So I just keep this strong sense of the Lord saying, calm your hearts and you decide. In mir ist dieses starke Gefühl, beruhigt eure Herzen und entscheidet selbst. And I also have a sense too. Und ich habe noch ein Empfinden. That somebody kind of wants to make a hard decision. Jemand hier möchte eine Herzensentscheidung treffen. But is surrendering to the pressure of family. Aber er unterwirft sich dem Druck seiner Familie. You are torn in two directions. Du wirst also in zwei Richtungen gezogen. I really would like to live here, but my family insists that I live there. Ich würde wirklich gerne hier leben, aber meine Familie besteht darauf, dass ich dort wohne. And again, the Lord is saying, calm your heart and you decide. Und ich höre den Herrn sagen, beruhige dein Herz und entscheide selbst. Okay, now we're gonna pray for a healing miracle. Jetzt werden wir für ein Heilungswunder beten. Somebody has an ankle that has been injured. Jemand hat einen verletzten Knöchel. In fact, somebody has an ankle that is even now swollen and it's kind of still a little colored, like purple. Ja, jemand hat einen Knöchel, der jetzt geschwollen und auch ein bisschen lila gefärbt ist. And you're going to be healed right now. Das wird jetzt geheilt werden. Now listen, I don't care if you are here live now or you watch this later, even weeks later, and you have this problem. You're going to be healed. Hört zu, es ist mir egal, ob ihr das jetzt live mitbekommt oder ob ihr das später anschaut. Auch Wochen später, wenn ihr dieses Problem habt, werdet ihr geheilt werden. And I also see somebody. Ich sehe noch jemanden. That has a weak ankle. Der einen schwachen Knöchel hat. So, you are not at this very moment in pain. You're not injured this moment. Du hast zwar momentan keine Schmerzen und bist nicht verletzt. But every every little wrong step you make, you hurt your ankle. Aber bei jedem falschen Schritt, den du machst, verletzt du dir deinen Knöchel. And I see the Lord healing that ankle and making it strong. Ich sehe, wie der Herr diesen Knöchel heilt und ihn stark macht. So, here's what I want you to do. Ich möchte, dass du jetzt Folgendes tust. Those of you who have pain in the ankle right at this very moment. Diejenigen unter euch, die genau jetzt Schmerzen im Knöchel haben. Take your hand and just put it on the ankle. Legt eure Hand auf den Knöchel. Don't do any other thing. Don't pray. Tut nichts anderes. Betet nicht. Just put your hand there. Legt nur die Hand darauf. And watch what's gonna happen. Und beobachtet, was geschehen wird. Holy Spirit, I thank you so much. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr. That you are the power to heal. Dass du die Kraft zu heilen bist. The Bible says. Die Bibel sagt. That God anointed Jesus of Nazareth. Dass Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat. With the Holy Spirit and power. Mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. He walked around. Er ging umher. He did good. Er tat Gutes. And healed everybody who was oppressed. Und heilte jeden, der vom Teufel unterdrückt wurde. And I thank you that you're the same Holy Spirit. Ich danke dir, dass du immer derselbe bist, Heiliger Geist. So I rebuke every spirit of infirmity. Ich weise jeden Geist der Schwäche zurück. And I command you to let these people go. Und befehle dir, diese Menschen loszulassen. I release the fire of God right now. Ich setze jetzt das Feuer Gottes frei. Watch your hand getting warm right now and your ankle starting to get hot. Spür, wie deine Hand nun warm und wie dein Knöchel heiß wird. Just feel that heat. Spür diese Hitze. I release the fire of the Holy Spirit. Ich setze das Feuer des Heiligen Geistes frei. To burn away every inflammation. Um jede Entzündung wegzubrennen. I command the swelling to go back. Ich befehle der Schwellung zurückzugehen. I even command the color of the ankle to change. Ich befehle sogar der Farbe des Knöchels sich zu verändern. Somebody has a broken skin and I command the skin to be perfect. Jemand hat rissige Haut. Ich gebiete der Haut, glatt zu sein. Every ankle be healed now. Jeder Knöchel sei jetzt geheilt. And Jesus, I give you all the thanks and all the praise for this miracle. Und Jesus, ich gebe dir allen Dank und alles Lob für diese Wunder. Guys, if right now, Leute, wenn jetzt the swelling of the ankle disappeared, die Schwellung eures Knöchels verschwunden ist, I command every pain to go too. Ich befehle dem Schmerz auch zu gehen. So if right now your ankle has been healed, also wenn jetzt dein Knöchel geheilt worden ist, make a step. Geh einen Schritt. Go and jump up and down. Spring auf und ab. Do something you could not do. Tu etwas, was du nicht tun konntest. And if you can really confirm that you have been healed, wenn du wirklich bestätigen kannst, dass du geheilt worden bist, write in the comment right now healed. Schreibe jetzt in die Kommentare geheilt. Only if you can really prove the miracle right now. Nur wenn du jetzt den Beweis für ein Wunder hast. Right here. Schreibe geheilt. Okay. Ich habe ein prophetisches Wort für eine Frau, die eine außereheliche Beziehung führt. I have a prophetic word for a woman who is in an who is in a relationship outside of the marriage. Obwohl diese Beziehung neben deiner Ehe nun schon eine ganze Weile besteht, wolltest du sterben und dir das Leben nehmen. And even though this has been happening now for a while in this relationship, you have had this She wanted to die. You've just been wanting to die. You've been wanting to take your life. Aber stattdessen bist du eine andere Beziehung eingegangen. But you have been going back to another relationship. Ich höre den Herrn sagen, dass diese außereheliche Beziehung Sünde ist und es nichts mit ihm zu tun hat. And I hear the Lord saying, this extramarital relationship, it is sin. It has nothing to do with him. Aber du musst nicht zurückgehen in diese Beziehung. But you don't have to go back to that relationship. Denn seit du diese außereheliche Beziehung eingegangen bist, since the beginning that you've started to get into this extramarital relationship, hast du deinen Ehemann auf eine falsche Weise gesehen. You began to see your husband in a wrong way. Du hast nur Lügen in ihm gesehen. You only saw lies in him. Die Wahrheit ist, das Problem befindet sich in deinem eigenen Herzen. The truth is, the problem is in you and in your own heart. Ich höre, dass der Herr dich ruft, um dir die Wahrheit zeigen zu können. I hear the Lord is calling you that he can show you the truth. Denn Gott ist nicht der Verursacher der Folgen, die du jetzt aufgrund dieser ehebrecherischen Beziehung erlebst. Because God is not causing the consequences that you're experiencing because of this adulterous relationship. Und du bist sehr nahe dran, diese Konsequenzen zu erfahren. But you are very close in order to experience these consequences. Scham. the shame. Und alle Menschen um dich herum werden sich gegen dich wenden. And all the people around you are going to turn against you. Du bist so nah dran, dass das geschehen wird. You are so close to this to happen. Das sind die natürlichen Folgen deiner Handlungen. These are the natural consequences of your action. Aber ich höre den Herrn rufen, dass du zu ihm zurückkehrst. But I hear the Lord calling you to come back to him. Das erste, was du tun musst, ist, tu Buße aus tiefstem Herzen. The first thing you have to do is you have to repent from all of your heart. Es gibt keine Entschuldigung, es ist alles sehr falsch. There is no excuse, it's all very wrong. In dem Augenblick, wo du zu wahrer Reue zurückfindest, and the moment that you come back to true repentance, wird er dir zeigen, wer dein Ehemann wirklich ist und all die Güte in ihm. He's going to show you who your husband really is and all the goodness in him. Er wird dir zeigen, welch einen unbeschreiblich guten Mann du geheiratet hast. He will show you through to what an incredible husband you got married. Und du wirst die Ehefrau sein können, die du immer sein wolltest. And you will be able to be the wife that you've always been dreaming to be. Ich höre, dass der Herr möchte, dass du weißt, er wollte immer, dass du so eine Frau für deinen Mann bist, wie du dir wünschst, dass dein Mann ein Ehemann für dich ist. I hear the Lord wanted to know that he would like you to be the wife that you always wanted that your husband will be to you. In dem Augenblick, wo du verstehst, dass du die beste Frau sein kannst, die du sein könntest, the moment you understand that you can be the best wife that you could be, wird er dir der beste Ehemann sein, der er sein kann. Then he will be the best husband that you can be. He can be. Ich sehe, dass der Herr dein ganzes Zuhause wiederherstellt. And I see the Lord is restoring all of your home. Das Problem ist, dass dein Mann immer sehr viel getrunken hat, aber sogar das wird wiederhergestellt werden. And the problem is that your husband used to drink a lot, and even that will be restored. Aber um all das zu erfahren, musst du Buße tun. But in order to experience this, you have to repent. Denn du bist eine Frau Gottes. Because you are a woman of God. Du bist einfach auf den falschen Weg geraten. You've just entered the wrong path. Aber in dem Moment, wo du auf den rechten Weg zurückkehrst, but the moment you go back to the right path, wirst du sehen, dass alles um dich herum wiederhergestellt wird. You're going to see that everything around you will be restored. Und dein Leben wird Sinn ergeben. And your life is going to start to make sense. That's it. Wow, what a beautiful word. Wow, welch ein wunderbares Wort. Leute, hört zu. I see so many people with offended hearts. Ich sehe so viele Menschen mit verletzten Herzen. I mean, your hearts have been so, so deeply offended. Ich meine, eure Herzen wurden so, so tief verletzt. And the pain inside of you, you tried to get out of it and you can't. Ihr habt versucht, den Schmerz in eurem Herzen loszuwerden, aber ihr habt es nicht geschafft. You can't the way you tried to get out of it. Auf eure eigene Art und Weise schafft ihr das nicht. But the Lord is saying, sure, there is a way out of it. Aber der Herr sagt, klar gibt es einen Weg daraus. You've tried to get out of the mess that you are in. Ihr habt versucht, das Chaos loszuwerden, in dem ihr euch befindet. Fighting the people who have offended you. Indem ihr die Leute bekämpft habt, die euch verletzt haben. By talking bad about the people who offended you. Indem ihr schlecht geredet habt über die Menschen, die euch gekränkt haben. By blaming the people who offended you. Indem ihr den Leuten die Schuld zugeschoben habt, die euch beleidigt haben. And the Lord is saying, even though the things that they did wrong. Aber der Herr sagt, auch wenn diese Leute etwas falsch gemacht haben. They cannot be excused. Das kann nicht entschuldigt werden. But this is not what caused the mess in your life. Aber das hat nicht dieses Durcheinander in eurem Leben verursacht. The mess was caused by you allowing your heart to get offended. Das Chaos entstand dadurch, dass ihr eurem Herzen erlaubt habt, verletzt zu werden. And the Lord is saying, you cannot get out of this mess. Der Herr sagt, ihr könnt aus diesem Chaos nicht rauskommen, until you take responsibility for your own offense in your heart. Es sei denn, ihr übernehmt Verantwortung für die Kränkung in eurem Herzen. And I hear also, I hear the Lord say, und ich höre den Herrn auch sagen, that there are some of you, dass es einige unter euch gibt, try to forgive those people who offended you. Die versucht haben, jenen Leuten zu vergeben, die euch verletzt haben. And you were not able to do that. Aber ihr konntet es nicht tun. And then I hear the Lord say, dann höre ich den Herrn sagen, you're focusing on forgiving those who offended you. Ihr habt euch darauf fokussiert, denen zu vergeben, die euch verletzt haben. But that was the wrong thing to do. Aber das war die falsche Aktion. Because you first need to take responsibility for the offense in your own heart. Denn zuerst müsst ihr die Verantwortung für die Kränkungen in eurem Herzen übernehmen. So you live with offense in your heart and at the same time trying to forgive the people who offended you. So lebt ihr mit einer Kränkung im Herzen und versucht zugleich, den Menschen zu vergeben, die euch verletzt haben. So it's almost like you're running in this vicious cycle. Das ist so, als befindet ihr euch in einem Teufelskreis. The Lord is saying. Und der Herr sagt, forget what anybody did to you. Vergesst, was euch irgendjemand angetan hat. And take full responsibility for your own offended heart. Und übernehmt die volle Verantwortung für euer gekränktes Herz. Nobody is to blame for that but you alone. Niemand trägt dafür die Schuld, nur ihr alleine. You allowed your heart to be offended. Ihr habt eurem Herzen erlaubt, gekränkt zu sein. And the moment you will take responsibility, wenn ihr dafür Verantwortung übernehmt, then you say, oh my God, I really allowed my heart to be offended. I'm so sorry. Wenn ihr sagt, oh mein Gott, ich habe meinem Herzen wirklich erlaubt, gekränkt zu sein. Es tut mir so leid. I see that the Holy Spirit will take you step by step out of this offense. Sehe ich, dass der Heilige Geist euch Schritt für Schritt aus dieser Kränkung herausführt. Und dann sehe ich, dass dann euer verletztes Herz verändert werden wird und dann auch das Chaos um euch herum. You've been so hard praying for God to change the mess in your circumstances. Ihr habt so sehr darum gebetet, dass Gott das Durcheinander in euren Umständen verändert. Lord is saying. Und der Herr sagt, the mess in your heart is much more concerning to me than the mess in your life. Das Chaos in euren Herzen ist für mich viel wichtiger als das Durcheinander in eurem Leben. Because once the mess in your heart is fixed, the life will sort itself out. Denn wenn das Chaos in euren Herzen beseitigt ist, wird das Leben den Rest ordnen. So take responsibility and walk out of that offense. Also übernehmt Verantwortung und geht hinaus aus dieser Kränkung. Now I will pray for another healing miracle. Jetzt werde ich noch für ein weiteres Heilungswunder beten. In this you just have to trust me. Da müsst ihr mir jetzt einfach vertrauen. There were a whole bunch of people wrote healed. Denn eine ganze Menge Leute hat bezüglich des Knöchels geschrieben, geheilt. All right, so just trust me, right? Also vertraut mir jetzt einfach. There are people here right now with shoulders in pain. Hier sind Leute, die schmerzende Schultern haben. Arthrosis. Arthrose. I even see people with a shoulder that doesn't move. Ich sehe sogar Menschen, deren Schulter sich nicht bewegt. I see somebody who can't put his arm back. Ich sehe jemanden, der seinen Arm nicht nach hinten zum Rücken bewegen kann. And there is going to be a whole lot of healing miracles released right now in the shoulders. Und jetzt werden gleich sehr viele Heilungswunder in den Schultern freigesetzt werden. So relax. Also entspannt euch. Don't do anything. Tut gar nichts. Jesus, I thank you. Jesus, ich danke dir. I thank you so much for this miracle. Ich danke dir so sehr für diese Wunder. You are kind and you are beautiful. Du bist gütig und wunderbar. Thank you for shoulders, for arms that are going to move right now. Danke, dass Arme und Schultern sich jetzt bewegen können. I just give you so much praise for this. Ich lobe und preise dich so sehr dafür. Now, go and do this. Jetzt tut dies. Lift up your arms like this. Hebt eure Arme so hoch. Lift it sideways how it didn't lift. Hebt den Arm so zur Seite, wo es noch nicht ging. Lift it in the back like you couldn't. Bewegt einen Arm hinter den Rücken, was ihr zuvor nicht tun konntet. Move your arm the way you could not move it before. Bewegt euren Arm so, wie ihr ihn zuvor nicht bewegen konntet. Or move it the way it hurt a lot. Oder bewegt ihn so, wie es vorher fürchterlich wehgetan hat. Don't do anything else, just act. Tut nichts anderes, bewegt euch einfach. Do something you know rationally. I can't do it. Go ahead and do it. Macht etwas, von dem ihr wisst, dass ihr es eigentlich nicht tun könnt. Tut es einfach mal. Do it. Tut es. And right here, right now, if you had a healing miracle in your shoulders. Und schreibt jetzt und hier in die Kommentare, wenn ihr ein Heilungswunder in der Schulter erlebt habt. Just write shoulders. Schreibt nur Schultern. Just that word. Nur dieses Wort. I know a whole bunch of shoulders could heal as you acted by faith. Ich weiß, dass eine ganze Menge Schultern geheilt wurden, als ihr im Glauben gehandelt habt. Go ahead. Auf geht's. If we died in those mouths. All right. Do you have something else? Gut, hast du noch was? We'll have one last prophetic word from Gracie. Wir werden noch ein letztes prophetisches Wort von Gracie hören. Ich sehe eine Person, die als Coach arbeitet. People are really getting healed. Look at this. Die Leute schreiben schon, dass sie geheilt wurden. I see a person that has been working as a coach. Du hast dich selbst informiert, einige Kurse besucht und ein paar Bücher gelesen. You have educated yourself, you've done several courses and you've read several books. Doch dennoch hattest du in deiner Arbeit kein Gelingen. And even so, you have not been able to prosper in your work. Aber ich höre den Herrn sagen, du hast einen völlig falschen Weg eingeschlagen. But I hear the Lord saying to you, you've entered the completely wrong way. Er hat dir so große Gaben gegeben, mit denen du den Menschen helfen kannst. He's been giving you such great gifts that he has given you to help other people. Aber du hast nicht wirklich wertgeschätzt, was der Herr dir gegeben hat. And the That like you've delivered not less. Not violated what the Lord you've not valued really what the Lord has given you. Du hast das, was dir gegeben wurde, immer als sehr gering betrachtet. Doch in Wirklichkeit sind deine Gaben größer, als man sie ansieht. You've, the things that you have been given, you've treated them like they've been very small things, when in reality they are bigger, they're bigger than the world has them or sees them. Ich höre den Herrn sagen, du musst darüber Buße tun. And I hear the Lord saying, you have to repent from this. Du musst zu deiner Beziehung mit dem Heiligen Geist zurückkehren. You have to go back to your relationship with the Holy Spirit. Denn der Heilige Geist hat viel mehr Interesse, dir und anderen Menschen zu helfen. Because the Holy Spirit has much more desire or interest to help you and the other people. Als du selbst. Than you have. Er wird dir Größeres und Besseres zeigen. He has greater and better things to show you. Aber der Herr möchte, dass du die kleinen Dinge wertschätzt, die er dir schon gezeigt hat. But in order to experience this, you have to appreciate the small things that he's shown you. Alles, was du bis jetzt getan hast, hast du aus deiner eigenen Kraft herausgemacht. Everything you've done until now, you've done in your own strength. Jetzt ruft dich der Heilige Geist, mit ihm in seiner Kraft zusammenzuarbeiten. Now the Holy Spirit is calling you to work together in his strength. Wenn du einfach eine Haltung einnimmst, in der du wertschätzt und genießt, was der Heilige Geist dir zeigt, the moment you take simple attitude to actually value and appreciate what the Holy Spirit is showing you, um deinen Glauben und deinen Fokus viel mehr auf ihn zu richten, to put your faith and your focus much more in him, dann wirst du alles viel klarer sehen. You're going to see everything much clearer. Und dann wirst du ein Coach sein können, wie andere Leute es nicht können. And then you will be able to be a coach that other people cannot be. Denn dann bist du in der Lage, in allen Handlungen Christus auszudrücken. Because you will be able to express Christ through all of your attitudes. Und dein Leben wird nicht mehr hart sein. And your life will not be hard anymore. Dein Leben wird fruchtbar und voll Freude sein. Your life will be fruitful and will be pleasant. Du wirst in deinem Haus das verändern können, was du schon immer verändern wolltest. And you will be able to make this change that you've always wanted to make, the change in your house. Denn er hat bessere Wege für dich, als du dir jemals vorstellen kannst. Because he has greater paths for you, a greater way for you than you can imagine. Also ruhe in dem, was er dir bereits gegeben hat. So rest in what he has already given unto you. Yeah, that's it. Okay, guys, listen. Okay, Leute, hört zu. Eine ganze Menge. Ich konnte sie nicht zählen. Also wirklich viele Leute wurden an ihrer Schulter geheilt. Do us a favor. Tut uns einen Gefallen. Send us a very short story on the direct. Schickt uns ein sehr kurzes Zeugnis über die Direktnachricht hier auf Instagram oder im Telegram-Kanal. Either a short, yeah, video lesson, 1 minute, or write it, whatever. Entweder ein kurzes Video von höchstens einer Minute oder ein schriftliches Zeugnis. So that we can share your testimony and encourage your faith of others. Damit wir eure Zeugnisse mit anderen Menschen teilen und sie und ihren Glauben stärken können. And, another person just continued. Noch jemand wurde geheilt. Schau. And, I see a woman. Ich sehe eine Frau. And you have, it's like this tumor kind of thing, like a knot. Du hast so etwas wie einen Tumor unter dem Arm. Es ist wie ein Knoten. It's actually like one is in the breast, but there's another one between the breast and this under the arm. Es ist tatsächlich ein Knoten in der Brust und ein anderer befindet sich zwischen Brust und Achsel unter dem Arm. So, you know, you have this breast and you, this knot and you've been so worried. Du weißt, dass du den Knoten hast und du bist so besorgt. I mean, you have been more worried about what you believed about the knot than actually the knot. Aber du sorgst dich mehr wegen dem, was du über diese Knoten glaubst, als über den Knoten selbst. You've been trying to fight the fear of cancer. Du hast versucht, gegen die Angst vor Krebs zu kämpfen. In fact, tatsächlich, long before you discovered this knot, you've already been afraid to have breast cancer. Hattest du schon lange, bevor du diesen Knoten entdeckt hast, Angst vor Brustkrebs? And I kind of feel the Lord say, ich spüre, dass der Herr sagt, your own fear and your own words that you've declared have created that tumor. Deine eigene Angst und deine Worte, die du deklariert hast, haben diesen Tumor erschaffen. You've been declaring your fear of breast cancer. Du hast deine Angst vor Brustkrebs deklariert. And the Lord is saying, der Herr sagt, you are now reaping the harvest of your thoughts and the harvest of your words. Du erntest jetzt die Saat deiner Gedanken und die Saat deiner Worte. But I feel a deep heart of compassion from the Lord. Ich spüre, dass der Herr zutiefst in seinem Herzen Mitgefühl mit dir hat. And the Lord is saying, und der Herr sagt, even though you are today reaping your own harvest, obwohl du jetzt erntest, was du selbst gesät hast, the Lord is going to destroy that harvest for you out of his compassion. Wird der Herr diese Ernte für dich zerstören, weil er mit dir fühlt. But you have to show a heart of repentance. Aber du musst im Herzen zutiefst bereuen. Otherwise you will sow the same seed and reap the same harvest. Sonst wirst du gleich wieder dieselbe Saat sehen und die gleiche Ernte einfahren. So it's almost like the Lord is saying, wake up. Es ist so, wie wenn der Herr sagt, wach auf. What you've been afraid of and what you've been thinking, what you've been saying, you now have. Was du befürchtest und was du gedacht und ausgesprochen hast, das hast du jetzt. It has nothing to do with genetics. Das hat nichts mit Vererbung oder mit Genen zu tun. It has nothing to do with the devil. Das hat nichts mit dem Teufel zu tun. It has all to do with you. Es hat nur mit dir zu tun. So repent from this fear. Also tu Buße über diese Angst. Reject it. Weise sie zurück. Take responsibility for your thoughts and words. Übernimm die Verantwortung für deine Gedanken und Worte. And you will be able to use to bring healing to many other women. Und du wirst das nutzen können, um vielen anderen Frauen Heilung zu bringen. Set many women free from the fear of cancer. Und viele Frauen von der Angst vor Krebs freizusetzen. I need this woman. Who knows? There might even be more than one, but one for sure. Gut, diese Frau, ich weiß es nicht, das können noch mehrere sein, aber eine sicher. I want this woman just to put your hand right here. Diese Frau soll ihre Hand hier auf den Knoten unter dem Arm legen. And watch what's gonna happen. Und beobachte, was geschehen wird. Your hand is starting to get so hot. Deine Hand wird so heiß werden. And you will feel tempted to remove it. Don't remove it. Dass du versucht bist, sie zurückzuziehen, aber zieh die Hand nicht zurück. It's going to burn away that tumor right now. Der Tumor wird jetzt weggebrannt werden. Holy Spirit, I thank you. Heiliger Geist, ich danke dir. At the day of Pentecost. Am Pfingsttag. You manifested yourself with fire. Hast du dich mit Feuer manifestiert. And I thank you. Und ich danke dir. That that same Holy Spirit and fire is burning today. Dass derselbe Heilige Geist heute als Feuer brennt. And I release this fire right now. Ich setze dieses Feuer jetzt frei. And I command the hand of this woman to burn with fire. Ich befehle der Hand dieser Frauen wie Feuer zu brennen. And I command the fire of the Holy Spirit to burn away the tumor. Und ich befehle dem Feuer des Heiligen Geistes, den Tumor wegzubrennen. I rebuke every spirit of fear. Ich weise jeden Geist der Angst zurück. And I command these tumors to disappear. Und ich befehle den Tumoren zu verschwinden. Melt away. Schmelze weg. I command there to be no more tumor, no more pain. Ich befehle, dass da kein Tumor und kein Schmerz mehr ist. And I thank you that the fire of the Holy Spirit is making this happen. Und ich danke dir, dass das Feuer des Heiligen Geistes das geschehen lässt. Women, be healed from your tumors in the breast and here under the arm. Frauen, seid geheilt von allen Tumoren in der Brust und hier unter dem Arm. Right now. Jetzt. Okay, we're gonna just wait another minute. Okay, wir warten noch eine Minute. Because I know somebody just got healed from this breast cancer. Denn ich weiß, dass jemand gerade von diesem Brustkrebs geheilt worden ist. Now listen. Also hört. If you had a tumor that you could feel. Wenn du einen Tumor hattest, den du fühlen konntest. And now it's gone. You do everything to try to find it. It's gone. Und jetzt ist er weg. Du versuchst ihn zu ertasten, aber er ist weg. I want you to simply write the word tumor here in the comments. Möchte ich, dass du nur das Wort Tumor hier in die Kommentare schreibst. Only if it was there, you could feel it before, now you can't feel it. Nur wenn er da war und du ihn vorhin spüren konntest und jetzt kannst du ihn nicht mehr fühlen. Just write tumor. Schreib einfach Tumor. We're gonna wait another minute and then we go out of the live. Wir warten noch eine weitere Minute und dann gehen wir aus dem Live. Guys, I just want to say something, but I'm not even sure if all of you are watching us know. Leute, ich möchte euch etwas sagen, von dem ich nicht weiß, ob ihr alle, die ihr uns zuschaut, es wisst. Now, I'm a person, I don't like marketing. Ich bin ein Mensch, der Marketing nicht mag. And I tell you why. Und ich sage euch, warum. Schau, Tumor, es ist gegangen, er ist gegangen. Danke, danke, danke, danke, Jesus. So look. Also schaut. I don't like marketing and I tell you why. Ich mag Marketing nicht und ich sage euch, warum. Because marketing is trying to convince somebody to buy something, even though they don't really need it. Marketing versucht, jemanden von etwas zu überzeugen, etwas zu kaufen, auch wenn er es nicht wirklich braucht. So that's why I don't like it. Deshalb mag ich Marketing nicht. But on the other hand, aber andererseits, some people don't even know what we have and what could really have, somebody else could heal. Schau, noch jemand ist von Tumor geheilt worden. But on the other hand, there are people who would actually need and want what we have, but don't know about it. Also es gibt Menschen, die tatsächlich brauchen und haben wollen, was wir haben, aber sie wissen nichts davon. So remember, I don't do marketing. Also erinnert euch, ich mache kein Marketing. I don't try to convince you that you need something that we have. Ich versuche nicht, euch zu überzeugen, dass ihr etwas braucht, was wir haben. Nein. Nie. But I want to quickly just mention a mentoring that I do. Aber ich möchte kurz ein Mentoring erwähnen, das ich mache. Just explain it to you and then you decide if that's something that you feel that God wants you to have or you want to have. Ich werde es nur kurz erklären und ihr entscheidet, ob das etwas ist, wo ihr den Eindruck habt, Gott möchte, dass ihr das macht oder ob ihr das haben wollt. So I do a mentoring. Ich mache ein Mentoring. Yeah, which is a paid mentoring. Das ist ein bezahltes Mentoring. I don't even know how much it costs. Ich weiß nicht einmal, wie viel es kostet. But here is how it works. So funktioniert es. Every single week. Jede einzelne Woche there are two 30-minute lessons. Gibt es zwei 30-minütige Lektionen. It's in English, Portuguese or in just German. Die sind auf Englisch und Portugiesisch oder einfach auf Deutsch. These are 30-minute teaching that I don't teach anywhere, not even in my school of the prophetic and supernatural. Das sind 30-minütige Lehreinheiten, die ich nirgendwo sonst lehre, nicht einmal in der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Two specifically prepared lessons of 30 minutes. Also zwei speziell vorbereitete Lektionen von 30 Minuten. That I record video in the studio. Die Videos nehme ich im Studio auf. Then on top of that, und dazu, you will be connected to the whole community that is part of the mentoring. Bekommt ihr Kontakt zur gesamten Gemeinschaft, das ist Teil des Mentorings. It's a whole network of people. Das ist ein gesamtes Netzwerk an Leuten. A network. So man hält sich Kontakt, das ist Besuchs. On top of that, und dazu 12 times a year, mache ich 12 Mal im Jahr I do a live Zoom of usually 3 hours, ein Live-Zoom-Meeting von normalerweise 3 Stunden, where everybody in the mentoring is coming in live, wo jeder aus dem Mentoring live dazu kommt and you will be able to interact with me, und mit mir interagieren kann. I teach. Ich lehre zuerst. And then you can ask questions. Und dann könnt ihr mir Fragen stellen. If there's not enough time to answer your question in the live, und wenn die Zeit im Live nicht ausreicht, dass ihr mir eure Fragen stellen könnt, everybody has the right to ask one question a month. Hat jeder das Recht, mir eine Frage im Monat zu stellen. And I answer all of them. Und ich beantworte sie alle. And also many times in the live, oft in diesen Lives, if people will come in and ask questions, kommen Leute und stellen ihre Fragen. The Holy Spirit gives us words of prophecy, words of knowledge or healing miracles. Und der Heilige Geist gibt uns Worte der Prophetie, Worte der Weisheit oder Heilungswunder. So many lives have been changed through this mentoring. Es wurden schon viele Leben durch dieses Mentoring verändert. If you are interested, wenn ihr Interesse daran habt, you either go to my bio in Instagram and click there. Müsst ihr auf Instagram auf mein Profil gehen und dort das Mentoring anklicken? Or you just send a message to on direct to Karen and she will tell you. Oder ihr schickt einfach eine Nachricht über Instagram an Karen und sie wird euch dann antworten. Remember, I'm not trying to get you to mentoring, I'm just giving you information. Denkt daran, ich versuche nicht euch ins Mentoring zu bekommen, ich informiere euch nur. Next week. Nächste Woche. Normal lives. Gibt's normale Lives? Monday question and answer. Am Montag Fragen und Antworten. Maybe we have to figure that out yet. Das müssen wir noch klären. But on Wednesday will be for sure the live. Aber Mittwoch wird es sicher ein Live geben. Where I will teach with Daniel. Wo ich mit Daniel lernen werde. So we'll figure out next week and then we'll put it here on our story so that you will know. Wir werden das mit nächster Woche noch klären und es dann hier in unsere Story setzen, damit ihr informiert seid. Thank you everybody who is here. Danke euch allen, die ihr hier seid. Send us your testimonies. Schickt uns eure Zeugnisse. And usually I should say Happy Easter, but I don't celebrate Easter. Und eigentlich müsste ich euch jetzt frohe Ostern wünschen, aber ich feiere Ostern nicht. I don't celebrate Christmas. Ich feiere kein Weihnachten. I don't celebrate my birthday. Ich feiere meinen Geburtstag nicht. I don't celebrate Easter. Ich feiere Ostern nicht. I don't celebrate anything. Ich feiere gar nichts. You know why? Wisst ihr warum? I celebrate Jesus 365 days a year. Weil ich Jesus 365 Tage im Jahr feiere. In my heart, Jesus was crucified every day and he was resurrected every day. In meinem Herzen ist Jesus jeden Tag gekreuzigt und jeden Tag auferstanden. In my heart, I'm thankful that I'm alive every day, so I don't need a birthday. Ich bin in meinem Herzen jeden Tag dankbar dafür, dass ich lebe, deshalb brauche ich keinen Geburtstag. In my heart, Jesus was born every day, so I don't need Christmas. In meinem Herzen ist Jesus jeden Tag geboren, deshalb brauche ich kein Weihnachten. So this weekend for me will be a normal weekend, but if you want me to say, I'll say Happy Easter if it makes you feel good. Deshalb wird das kommende Wochenende ein ganz normales Wochenende sein. Aber wenn ihr wollt, wünsche ich euch frohe Ostern, damit ihr euch gut fühlt. But let me give you a important clue. Doch ich möchte euch einen wichtigen Schlüssel geben, einen Rat. Celebrate Jesus in your heart every day, you need no more celebrations. Feiert Jesus jeden Tag in eurem Herzen, dann braucht ihr keine andere Feier mehr. Thank you guys. Danke Leute. See you. Wir sehen uns.